Kundgabe 8864. Empfangen am 8.10.1964. Gott kann nicht die Sünden verzeihen. Meine Liebe ist wahrlich so groß, dass ich euch alle eure Schuld streichen möchte, denn es hat meine Liebe euch erstehen lassen, und diese wandelt sich ewig nicht. Doch ich würde gegen mein Gesetz von Ewigkeit verstoßen. Ich würde nicht mehr vollkommen sein, wenn die Gerechtigkeit umgangen würde, die nun einmal Sühne verlangt für jede Sünde. Und zudem musste ein Mensch den Kaufpreis für eure Seelen zahlen, denn ihr gehörtet ebenso meinem Gegner an, dem ich das Recht an euch nicht streitig machen wollte. Er hätte niemals euch freigegeben, wenn nicht ein Mensch ihn durch die Liebe besiegt hätte, so dass er nicht mehr fähig war, die Seele zurückzuhalten, die sich von ihm lösen wollte. Denn die große Schuld fesselte die Seelen an meinen Gegner und er lockerte die Fessel nicht, bis sie ihm der Mensch Jesus durch sein Erlösungswerk aus der Hand wand, es aber einem jeden Einzelnen freistand, sich seiner Hilfe zu bedienen. Es gilt nun während des Erdenlebens, im Zustand des freien Willens, die Entscheidung zu treffen, das Rettungswerk des Menschen Jesus anzuerkennen und die Erlösung von der Fessel des Satans anzunehmen. Doch kampflos entlässt er die Seinen nicht, die ihm freiwillig in die Tiefe gefolgt sind. Es ist dies sein Anhang, seine Macht, die er nicht freiwillig losgibt. Und darum gehörte ein übergroßes Liebewerk dazu, ein Erbarmungswerk, das nur ein Engelsgeist ausführen konnte, weil kein Mensch auf Erden zu solcher Liebe fähig war, weil diese völlig bar waren jeder Liebe. Der Abstand von den gefallenen Wesen war zu groß, als dass sie Liebe empfinden konnten und darum ein Gebet um Freiwerdung von ihrer einstigen Schuld ganz ausgeschlossen war. Es musste sich die Liebe opfern und also auch selbst das Werk der Erlösung vollbringen in dem Menschen Jesus, der darum die entsetzlichsten Leiden und Schmerzen auf sich genommen hat, aus Liebe, gegen die mein Gegner machtlos war, und er also die Seelen freigeben musste, die das Erlösungswerk annahmen, das ihnen den verstärkten Willen eintrug. Denn allein für diese Willensstärkung bin ich am Kreuz gestorben. Denn durch die Sünde des Abfalles war der Wille aufs Äußerste geschwächt und kein Wesen hätte sich erheben können wider seinen Kerkermeister. Es war dieser Kreuzweg nötig, denn nun erkannte der Gegner die Macht und Kraft der Liebe, die zu solchem Erbarmungswerk fähig war. Und dieser Liebe musste er sich ergeben, denn sie war größer als sein Hass. Sie ringt ihm alle Seelen ab, die frei werden wollen von ihm. Er kann sie nicht halten, weil sie nun auch die Größe ihrer Schuld erkennen und mit der Bitte um Vergebung den Beweis liefern, wieder zurückkehren zu wollen zu dem, der sie erschaffen hatte. Aber auch, dass ich euch ein schaubarer Gott sein wollte, bewog mich in dem Menschen Jesus, mich zu verkörpern, der ein solches Maß von Liebe für seine gefallenen Brüder empfand, dass er den größten Leidensweg auf Erden ging und ihn mit dem Tod am Kreuze beendete. Diese Menschwerdung in Jesus war gleichfalls der Beweggrund zu seinen unermesslichen Leiden. Denn die Wesen konnten mich einstens nicht erschauen, und das war der Grund des Abfalles von mir. Darum wählte ich eine den Menschen sichtbare Form, um ihnen also schaubar zu sein, aber es musste die Form auch die tiefsten Tiefen überwunden haben durch die Liebe, wozu auch das Leiden und Sterben am Kreuz gehörte, um sich völlig zu vergeistigen, auf dass die Form nun meine Liebe ganz in sich aufnehmen konnte, um so also für die Seelen der Menschen ein schaubarer Gott zu sein, den sie sehen konnten von Angesicht zu Angesicht, wenn sie selbst durch die Liebe eins geworden sind und mit mir den Zusammenschluss gefunden haben. Ihr Menschen könntet euch ewig mich nicht vorstellen, weil ich ein ewiges Feuer bin, das euch restlos verzehren würde. Und das wusste auch der Lichtträger, Luzifer, und begehrte dennoch, mich zu schauen. Er stand in hellstem Licht und stellte daher sich selbst hin als Schöpfer, aus dem die Wesen ausgegangen waren. Und auch die Wesen wussten es, dass er einen Anfang genommen hatte, aber sie folgten dennoch ihm in die Tiefe. Und von dieser Schuld, wieder bessere Erkenntnis, kann euch nur der Erlöser Jesus Christus befreien. Er allein konnte den Sühnepreis zahlen an euren Gegner für alle Seelen, die frei sein wollen von ihm. Denn in Jesus war ich selbst als die ewige Liebe. Ich gab mich selbst für die Sünden der Menschheit hin und wurde in der sichtbaren Hülle des Menschen Jesus für euch zu einem schaubaren Gott. Und gleichzeitig wurde von dem Menschen Jesus meiner Gerechtigkeit Sühne geleistet, denn es kann keine Schuld ungesühnt bleiben, will ich nicht selbst gegen das Gesetz meiner ewigen Ordnung verstoßen. Aber da sie die Liebe tilgte, kann ein jeder seiner Schuld ledig werden. Denn im Grunde war ja ich selbst es, der das Erlösungswerk vollbrachte. Nur dass ich mich einer menschlichen Form bediente, die mich selbst in aller Fülle in sich barg, die aber mit allen Leiden und Qualen die Menschheit loskaufte von dem, der ein gleiches Anrecht hatte auf diese Seelen, weil sie ihm freiwillig gefolgt waren. Amen.